Nacht sein, es muss Nacht sein. Und da muss viel Musik sein, Senor. Spaniens Gitarren, die spielen, als ob sie mit den Liebenden fühlen. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein. Dann kommt Spanien so spanisch dir vor. Und wir zwei machen vom Alltag mal Pause. Es geschieht. Viel Musik sein, Senor. Spaniens Gitarren verschönen uns die Stunden der Liebe mit Tönen. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein. Dann kommt Spanien so spanisch dir vor. Und wir zwei schweben in silbernen Fernen. Wir sind viel Musik sein, Senor. Spaniens Gitarren, die geben sie uns wieder die Freude am Leben. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein. Dann kommt Spanien so spanisch dir vor. Olé!